Praktikum bei Lufthansa. Am ersten Tag kam ich mit Lukas, meinem besten Freund, am Frankfurter Flughafen an. Da wir nicht wussten, wo der Betreuungsdienst für Praktikanten war, fragten wir einen Mitarbeiter der Lufthansa. Der brachte uns mit einem Elektroauto zum Betreuungsdienst. Als wir um 9 Uhr dort waren, wurden wir freundlich empfangen und bekamen gleich eine kleine Einführung in unsere Aufgaben. Danach wurde ich in den Kinderraum eingeteilt. Dort hat mir eine nette Frau alles Mögliche erklärt, was man wissen muss. Im Computer konnte ich sehen, mit welchen Flügen Kinder ohne Eltern reisten und wann sie in Frankfurt ankamen. Um die sollte ich mich kümmern. Doch leider waren für heute keine Kinder mehr angekündigt. Dank der netten Kollegin wurde es aber nicht langweilig im Kinderraum ohne Kinder. Am zweiten Tag kamen Lukas und ich zur Gepäckermittlung. So wird hier das Fundbüro genannt. Lukas arbeitete unten am Schalter, ich oben in der Zentrale. Ich kam in ein Büro, wo mich wieder eine nette Kollegin empfing. Bei Lufthansa scheint es nur nette Leute zu geben. Wenn ein Koffer verloren geht, muss er in den Computer eingegeben werden. Die Suchmeldung wird dann an alle Flughäfen der Welt verschickt. Hier in der Zentrale der Gepäckermittlung werden aber nur Meldungen über Koffer bearbeitet, die innerhalb von 5 Tagen nicht gefunden wurden. Erst am dritten Tag durften wir in den Sicherheitsbereich. Endlich konnten wir Leuten in die Flugzeuge helfen und von den Flugzeugen abholen. Wir mussten gleich eine Frau im Rollstuhl abholen. Sie kam aus Indien und musste zu einem Flug nach Amerika umsteigen. Das hat 2 Stunden gedauert. Ein Glück, dass Lukas mir helfen durfte. Der Donnerstag war für mich der schönste Tag im ganzen Praktikum. Ich war im Bereich Flugvorbereitung und Flugabfertigung eingeteilt. Hier wird auch festgelegt, in welcher Reihenfolge die Ladung in ein Flugzeug kommt und wo die Ladung im Flugzeug untergebracht wird. Ich habe zugeguckt und geholfen, als ein Mitarbeiter von Lufthansa die Beladung einer Boeing 747-400 vorbereitet hat. Die Computer von den Abflugschaltern sind mit dem Flugzeug und mit dem Bereich Flugvorbereitung verbunden. So kann der Pilot genau sehen, wie viele Passagiere mit wie viel Gepäck schon eingecheckt haben. Das ist wichtig für das Gewicht, das der Pilot in den Computer im Flugzeug eingeben muss. Dieser berechnet dann den Treibstoffverbrauch. Die Anzahl der Passagiere wird auch an die Küche von Lufthansa weitergeleitet, damit alle Passagiere etwas zu essen bekommen. Jetzt weiß ich, was alles gemacht werden muss, bevor ein Flugzeug starten kann. Ich habe mir das vorher nicht so kompliziert und anstrengend vorgestellt. Auch der Umgang mit den Passagieren war manchmal schwierig und abends war ich meistens ganz schön fertig. Trotzdem hat das Praktikum großen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt über mich, über andere Menschen und über meine berufliche Zukunft. Jetzt weiß ich, dass ich gerne bei Lufthansa arbeiten würde.